Der Generalissimus Kim Jong-il hatte genau vor 60 Jahren den Weg für die Exkursion in die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan gebannt. Zu diesem Tag begannen die Jugendlichen im ganzen Land die Exkursion in diesen Kampfgedenkstätten. Eine Veranstaltung für die Abreise fand am 9. Juni auf dem Erziehungsplatz vor den Bronzestatuen von Generalissimusen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Haesan statt. In der Veranstaltung gab es Referat und Reden. Anschließend begannen die Mitglieder der Exkursionsgruppe den Marsch nach Baekdusan.